bist ein Arsch im Sargelin. Rieche wie verseuchter Regen riecht. Lausche wie Glocken Abwasser versiegt. Probier wie schön es sich im Giftmüll kriegt. Bist ein Arsch im Sargelin. Hallo, hier ist DIY or Die mit der April-Ausgabe und gerade eben habt ihr als erstes Razzia gehört mit dem Song Arsch im Sarge vom Underground Hits Nummer 1 Sampler, der 82 auf AGR erschienen ist. Und es gab heute ausnahmsweise keinen Jingle, aber ich glaube, das kann man auch einfach mal so machen. Es geht direkt weiter mit Hardcore-Punk. Allerdings zum einen wesentlich aktueller und zum anderen aus Italien. Ich habe die jüngste 7-Inch von Golpe aus Mailand mit dabei. Die ist letztes Jahr im Herbst auf Beach Impediment und Static Shock Records erschienen. 4 bis 5 Mal Hardcore-Punk mit D-Beat-Einschlag. 4 bis 5 Mal deswegen, weil einer der Songs auch einfach ein sehr langer Part von einem anderen Song hätte sein können. Der geht irgendwie nur 40 Sekunden oder so. Hört ihr dann auch gleich. Die EP heißt Assuefazione Quotidiana und die zwei Songs, die gleich laufen, heißen einmal Un Nuovo Inizio und Teoria in Pratica. Theorie und Praxis. Probably. Der Live-Übersetzer hat hier direkt mal für euch übersetzt. Und Simultan-Übersetzer. Simultan-Übersetzer, Dankeschön. Der Begriff hat mir gerade gefehlt. Genau, hast du eigentlich gerade Hallo gesagt? Nein, noch nicht. Sag mal Hallo. Wir sind heute zu zweit im Studio. Genau, und jetzt geht's aber erstmal los mit Golpe. Zack. Das waren Golpe und vom Geballer geht's zu den eher düsteren Sachen. Als nächstes habe ich die neue Platte von L'Appel du Vide aus Chemnitz dabei. Das ist die erste LP der Band, die heißt Metro und es gibt 9-mal atmosphärisch wuchtigen Düster-Punk. Davon hört ihr jetzt den Song Warteschleife. Rausgekommen ist die vor ein paar Wochen auf It's 11 und Sabotage Records. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Okay, alles klar, dann hört ihr jetzt L'Appel du Vide mit dem Song Warteschleife. Hier ist DIY or Die auf der 95,8 Radio Z und das waren L'Appel du Vide mit dem Song Warteschleife. Als nächstes in meinem Set habe ich eine Wiederveröffentlichung dabei. 1980 hatten in Hamburg 5 Frauen die Band X-mal Deutschland gegründet und später gab es dann zwar noch Besetzungswechsel und unter anderem hat ab 89 Frank Z von Abwärts Gitarre gespielt, etc. etc. Aber aus dieser frühen Zeit wurden jetzt auf Sacred Bones die erste EP Schwarze Welt von 81 und die zweite EP Incubus Succubus von 82 als Early Singles Compilation auf 12-Inch wieder rausgebracht. Und diese beiden EPs kamen ursprünglich auf Zickzack raus und auf dieser Compilation sind eben diese beiden EPs und dann zusätzlich zu den beiden EPs noch der Song Kälbermarsch vom Zickzack-Sampler Lieber zu viel als zu wenig von 81 und eine Live-Aufnahme vom Song Allein. X-Mal Deutschland machen sehr düsteren, unterkühlten, deutschsprachigen, gothy und dark-wavigen Sound mit einer ätzend punkigen Gitarre. Also Melodien kommen vom Keyboard und von dem tristdüsteren Gesang. Und von der ersten EP hört ihr jetzt das Titelstück Schwarze Welt. Es geht so. Oh, oh. Okay, also, es dauert noch einen ganz kleinen Moment. Nummer 1, Schwarze Welt ist noch im Kurs. Hm. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Sachen sind jetzt wieder erhältlich. Die Originalsachen sind nämlich, wenn dann, nur zu unverschämten Preisen erhältlich. Deswegen ist es wie immer eine gute Sache, wenn die Sachen nochmal wiederveröffentlicht werden. Und jetzt hört ihr Schwarze Welt. So. Das waren X-Mal Deutschland mit Schwarze Welt. So, als nächstes machen wir jetzt eine Reise von Hamburg, vom Hamburg der 80er nach Ostdeutschland der 80er. Wir haben nämlich ein Set zusammengestellt, also sowohl Ronny als auch ich, von mehreren DDR-Punk-Bands. Anlass war... Oder Auslöser dafür war das Buch Tanz den Kommunismus, das vor kurzem erschienen ist, rausgegeben von Henrik Gericke. Punkrock DDR 1980 bis 89, erschien im Verbrecher Verlag. Und es gibt im Buch diverse Kurzgeschichten, also Fakten vermischt mit Anekdoten. zu allen möglichen DDR-Punk-Bands, die es so gab. Und ich habe jetzt zwei sehr unterschiedliche Beispiele mir ausgesucht, nämlich einmal Rosa Beton. Rosa Beton war eine Band aus Berlin, die nie live gespielt hat. Die haben 83 ein Demo-Tape aufgenommen. Irgendwann hatten wir die auch schon mal mit dabei. Und von diesem Tape gibt es inzwischen eine Wiederveröffentlichung auf Vinyl, erschienen auf Aufnahme- und Wiedergabe-Records. Und direkt danach, im Anschluss, hört ihr Namenlos. Namenlos war eine Band, die sehr oft live gespielt hat und die dafür auch diverse Repressalien erfahren musste. Und unter anderem sind alle Bandleute im Knast gelandet für unterschiedliche Zeiten. Und teilweise, glaube ich, auch zweimal. Von Namenlos hören wir Nazis wieder in Ost-Berlin. Von Namenlos gibt's eine Diskografie auf Höni und Rottentotten Records, 83 bis 89. Und der Nazis wieder in Ost-Berlin ist eine Proberaumaufnahme, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, ich glaube von 83. Auf jeden Fall hört ihr jetzt erstmal Rosa Beton mit Maschinengewehr und danach Namenlos mit Nazis wieder in Ost-Berlin. Ich seh ein Maschinengewehr, verschwommen und verzerrt. Wenn meine Augen voll Tränen sind, ich spür noch den Schmerz. Ich spür, wie mein Blut verrinnt, nur Lachen geht's voran. Ich kann nicht mehr weitergehen, ich breche zusammen. Gedanken befolgen mich, was ist passiert? Ich habe die Kugeln im Rücken, warum lieg ich hier? Ich hab meinen Vater erschossen und bin weggerannt. Doch dann saß der von mir und hat meinen Namen genannt. Statt dann wegzulaufen, lieb mich einfach durch. Ich hab mich noch umgedreht und seh dich wieder zu sehen. Der Schuss und ich hab gemeint, ich lieb da das Stück. Es waren die letzten Meter, ich kann nicht mehr zurück. das Dear by or Die auf der 95,8 Radio Z und es waren gerade Namenlos mit Nazis wieder in Ost-Berlin und davor Rosa Beton mit dem Song Maschinengewehr. Und wie gesagt, es ist ein weiteres Buch zum DDR-Punk erschienen, nämlich Tanz den Kommunismus von Henrik Gericke, rausgegeben im Verbrecherverlag. Es sind sehr viele Beiträge zu Bands aus der DDR, zum Beispiel Betonromantik, Wutanfall, die eben erwähnten Namenlos, Müllstation, Paranoia, Lattentat, Planlos, etc. etc. Also sehr interessant. Schleimkeim natürlich auch. Und damit ihr einen Eindruck bekommt, ich fange kurz an, einen Beitrag zu Namenlos vorzulesen. Die waren aus Berlin und aktiv von 83 bis 87. Namenlos, keine ostdeutsche Punkband, steht namentlich derart fett und beispielhaft für die Verfolgung einer ganzen Subkultur im Schwarzbuch der DDR. Dabei sind die Biografien vieler DDR-Punkrocker schon von Staats wegen reich an Brüchen, weil sie arm an Rechten waren. Doch die Geschichte von Namenlos steht nicht einfach exemplarisch, sondern in besonders krasser Weise für ein Repressionsarsenal in den Waffenkammern der Schreibtischtäter. In England wäre Namenlos voraussichtlich Teil der DIY-Bewegung um Bands wie Alternative TV oder den Desperate Bicycles gewesen, die Haltung nicht mit Attitüde verwechselte und mit der reinen Lehre des Punk rang. Schon durch den Bandnamen anonymisierte sich Namenlos, zeigte sich zugleich aber erkenntlich und um die Zuschreibung komplett zu machen, so war Namenlos in der Ablehnung jeden Pop-Appeals etwa den Anarcho-Kollegen von Crass verwandt, die den Kult um die Sex Pistols und The Clash über die Kimme ihres Punk-Begriffs aufs Korn nahmen. In Westeuropa wurde den Helden der Punk-Revolte die Seidenschnur um den Hals schnell zum Ehrenkranz um den Kragen. Einst hatte man ihn der politischen Verhältnisse wegen riskiert. Nun bot man ihn als Vertreter einer popkulturellen Revolution den Historikern und Nostalgikern zur Würdigung dar. Und so geht es noch ein bisschen weiter. Es gibt da noch mehrere Seiten zu Namenlos und wie gesagt zu den ganzen vielen anderen Bands. Das heißt, man kann im Buch auch einfach toll entweder chronologisch vorgehen oder eben auch nicht, wenn man sich zu einer bestimmten Band gerade irgendwas rauspicken möchte. Und zu diesem Set gibt es jetzt noch einen weiteren Song und jetzt übernimmt nämlich Ronny. Ja, es gibt zu diesem Set einen Song von der Band Lattentat. Von der meines Wissens nach zweiten Platte einer DDR-Band, die im Westen veröffentlicht wurde, nach DDR von unten mit Schleimkeim als Saukerle und Zwitschermaschine. Genau. Die Lattentatplatte ist auf Xmas Records erschienen, 1987, also relativ gegen Ende der DDR. Und ist 2019 auf dem Major Label aus Jena, glaube ich, wieder veröffentlicht worden. Und ja, Lattentat waren eine Leipziger Band, hat es von 85 angegeben. Und ich glaube, die Platte war wohl so auch das letzte, was war das letzte Lebenszeichen der Band noch, dann auch schon mit anderem Sänger, weil der eigentliche Sänger Bernd Stracke da schon in den Westen abgeschoben war. Und genau, wir hören jetzt von Lattentat den Song Ohne Sinn, der meiner Meinung nach ein DDR-Punk-Hit ist. Genau, den hören wir. Und obwohl ich da so einiges nicht verstehe, ist für den Frieden an der Werkbank steh. Mein Leben verplant ist bis zum Schluss. Schweige ich lieber, denn ich hab ja keinen Einfluss. Aber ich will mich nicht befehlen lassen, weil ich noch ein Mensch bin. Ich will nicht schubsen für die trüben Tassen. Dumme Reden halt ohne Sinn, ohne Sinn. Ja, das war Ohne Sinn von Lattentat. Die Wiederveröffentlichung auf dem Major-Label ist übrigens sehr zu empfehlen. Da ist ein dickes Beiheft dabei, wo eben viele Leute zu Wort kommen, die ja der Band in irgendeiner Form nahestehen oder standen. Auch Armin von Xmas Records sagt ein bisschen was zu der Veröffentlichung. Ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und es gibt auch, ich glaube, das ist eine Bestelloption beim Major-Label. Man kann auch die 7-Inch Leipzig in Trümmern mit dazu bestellen, also im Bundle. Mhm. Genau. Die ist jetzt okay. Also die Platte ist schon eher das Highlight, also das Album. Ja, jetzt kommt ein harter Cut. Als nächstes habe ich nämlich die neue Single der Gruppe Pisse dabei. Single deshalb, weil ein Song A-Seite, ein Song B-Seite, also eine klassische Single. Ja. Die ist im Januar auf Phantom Records erschienen. Zwei Songs, Jammertal und Fettschau. Bei Fettschau singt übrigens wahrscheinlich komplett den ganzen Song Bela B. Deshalb habe ich den anderen Song ausgewählt. Produziert wurde die Scheibe übrigens von Brezel Göring. Und wir hören jetzt Jammertal. Zug raus aus der Stadt. war gerade der schöne Übergang vom alten DDR-Punk zum aktuellen Ostpunk. Mhm. Schlager schon fast. Also es war ein sehr cheesy... Ja, das ist allerdings komplett richtig. Es ist ein Schlagersingle. Ja. Vielleicht gewollt. Man hätte jetzt sehr gut dazu schwufen können. Ja, ja. Wenn wir nicht... Gelabert hätten. Ja. Aber wir hoffen sehr, ihr habt jetzt gerade vorm Radio ein bisschen geschwuft. Mhm. Also ich hätte es gemacht. Ja. Jetzt... Vielleicht auch aber wir haben uns ja trotzdem schon auch beim Reden Das ist ja so drin. Da kann das geht gar nicht anders. Man ja, nicht. Ja, ja. Nee. Ob man möchte oder nicht. jetzt habe ich auch was Tanzbares. Tanzbar ist ja auch so ein Adjektiv irgendwie, so ein unsägliches. Und zwar von der Gruppe Foyer des Arts. Ich verwende das sehr häufig. Tanzbar? Ja. Tanzbar. Das wäre ein guter Name für eine Kneipe, die Tanzbar. Wo so triste Silvesterfeste stattfinden. Egal. Wo Leute so, wo das Silvesterhütchen schon so total genau, auf halb acht hängt und sie sich gerade noch so auf den Beinen halten können. Morgens um halb sieben. In der Tanzbar, ja, genau. Naja, jedenfalls... Ist bestimmt auch noch nie jemand auf die Idee gekommen. Nee, bestimmt nicht. Wir sind die Ersten, die da jetzt drüber reden. Das ist innovativ. Ja. Foyer des Arts, eine Band, ein Duo, bei dem Max Gold Mitglied war und Gerd Pasemann. Die haben vor, wann war das? 2022, also vor knapp 2 Jahren oder 1,5 Jahren eine EP nochmal veröffentlicht auf Tapete Records, und zwar eine Peel Session. Ich weiß leider nicht aus welchem Jahr, aber muss in den 80ern gewesen sein. Und von dieser Platte, die auch The Peel Session heißt, hören wir jetzt den etwas seltsamen Song, Ein Haus aus den Knochen von Cary Grant. Das klingt total geil. Ich möchte bitte ganz kurz anmerken, dass es total super aussieht, wie John Peel hier durch das Coverloch guckt. Ja. Ich werde das sofort fotografisch festhalten. Jetzt hören wir die Knochen von... Ein Haus aus den Knochen von Cary Grant. Zwischen 6 und 7 in einem Kuckucksuhrgeschäft. Ich gab mein Bett. Seine Geschichte erzähle ich später. Und träum von einem Pufferschiff. Das Geflüster des Orients könnte nicht köstlicher sein. Die Sonne trägt Jugendstilkleider und verzehrt eine Stulle am Rhein. Du hast einen Brief an den Spiegel geklemmt. Bau mir ein Haus, bau mir ein Haus. Ein Haus aus den Knochen von Cary Grant. Knochen von Cary Grant. Ein Haus aus den Knochen. Ein Haus aus den Knochen. Ein Haus aus den Knochen. Ein Haus aus den Knochen. Abgesehen sind ja wohl immer noch die Schwaben. meinem Bett. Seine Geschichte kennt er ja schon. Und verdauert zwei vor lauter Katzen. All das Geflüster des Orients könnte nicht köstlicher sein. Die Sonne entsteigt ihren Kleidern und badet ein wenig im Rhein. Du hast einen Brief von dem Spiegel gekämpft. Bau mir ein Haus, bau mir ein Haus. Ein Haus aus den Knochen von Cary Grant. Oh, bau mir ein Haus, bau mir ein Haus. Ein Haus aus den Knochen von Cary Grant. Sehr tanzbar und da war Saxophon mit dabei. Ich habe mir ja noch nie vorher vor jede Saar angehört. Ich war da jetzt gerade völlig blank. Vor jede Saar hatten mal einen NDW-Hit. Wissenswertes über Erlangen. Ach, okay, ja, okay, das kenne ich. Ja, ah, aber das hätte ich nicht mehr gewusst, dass das von denen ist, siehst du? Ja. Ah. Da gibt es auch eine tolle aus der ZDF-Fernseh-Hit-Parade, glaube ich, so ein Fernseh- Playback-Ausschnitt, ja. Also es, man möchte es nicht, man muss es nicht gesehen haben, sagen wir es mal so. Aber man kann es wahrscheinlich auch leicht finden, wenn man es doch sehen möchte. Ja, genau. Okay. Aha. Das Internet ist, steht allem offen und frei. Es vergisst nichts, ja. Das ist tatsächlich so. Jetzt habe ich noch was dabei, da muss ich mal auf meine Unterlagen gucken. Und zwar eine japanische Band, mal wieder aus Hiroshima, Jiga oder Siga. Die Band hat nur eine Veröffentlichung zu verzeichnen, und zwar eine Flexidisc aus dem Jahr 84, Entschuldigung. Und die wurde 2020 wieder veröffentlicht, auch als Flexidisc, mit allen Nachteilen, die so eine Flexidisc mit sich bringt. Ich hoffe, der Sound ist jetzt okay. Wir hatten heute so räudigen Sound bisher, das macht jetzt auch nichts mehr. Ja, genau. Wir hören von eben dieser self-titled 7-inch den Song Kabe, was so viel wie Wand heißt. Was exakt Wand heißt. We'll be right back. Tada! Das waren Giga, oder? Was hattest du alternativ genannt? Sieger? Sieger, ja. Irgendwie, ich glaube, die Kanji oder ja, sind da nicht eindeutig. Das heißt, man kann es sich vielleicht ein bisschen aussuchen, wie man es gerne sprechen möchte. Ja. Die Flexi ist gar nicht so flexi, die ist ein bisschen widerständig. Ja. Die sollte sich mal ein bisschen flexibler zeigen. Ja, die lässt sich ganz schwer runter. Ja. Aber siehst du, das ist der Nachteil, wenn es so eine runde Flexi ist. Wenn die jetzt doch diese Ecken hätte, dann könntest du sie leichter hochlupfen. Aber jetzt hat es geklappt. Jetzt hat es geklappt? Ja. Ah. Da wir heute nämlich nur zu zweit sind, ist es hier heute alles so ein bisschen anders als sonst. An dieser Stelle möchte ich den Andi grüßen. Ja, ich auch. Hallo Andi. Hallo Andi. So, jetzt hatten wir gerade Japan. Jetzt, wo gehen wir jetzt hin? Nach Berlin ins Jahr 2020 oder in die Pandemie. In die Pandemie, in mitten, die Pandemie rein. Mitten rein. Und zwar habe ich mir neulich die erste Isolationsgemeinschaft, also erste LP der Gruppe Isolationsgemeinschaft, zugelegt. Die gefällt mir persönlich besser als die zweite. Aber das ist nur meine Privatmeinung, meine Gratis-Meinung. Und wir hören jetzt von Isolationsgemeinschaft den Song Schockstarre. Schockstarre, Schockstarre, Schockstarre, damals in der Pandemie wurde diese Platte geschaffen. So, jetzt verabschieden wir uns schon. Wir sind schon an unserem Sendeende angelangt. DIY or Die gibt es jeden vierten Montag im Monat hier auf Radio Z auf der 95,8 oder über den Livestream. Wenn ihr Playlisten nachlesen wollt oder die Sendung nachhören wollt, dann findet ihr dies alles auf unserem Blog diyordie-radio.blogspot.com. Und dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir hören jetzt als letztes nochmal einen Song von X-mal Deutschland, die ich vorhin vorgestellt hatte. Und zwar den auch durchaus sehr tanzbaren Song, Song Incubus Succubus. Und davor möchten wir gerne noch drauf aufmerksam machen, wenn ihr noch kein Radio Z-Mitglied seid und Radio Z aber gerne unterstützen möchtet, dann schaut doch mal auf radio-z.net vorbei. Da könnt ihr euch dann eintragen lassen. Es ist so, dass Radio Z im Moment eine nicht unbeträchtliche Menge an Zuschussgeldern nicht mehr zugesagt wurde und nicht so richtig klar ist, wie das in Zukunft gehandelt werden kann, um die Sendelizenz aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist auf jeden Fall dringend Unterstützung notwendig. Also wenn ihr könnt, dann werdet Mitglied bei Radio Z. Oder wenn ihr könnt, spendet einmalig einen Betrag. Alles hilft gerade. Genau, da sagen wir vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Und viel Spaß dann noch mit X-mal Deutschland und dem Song Incubus Succubus. Das war DIY or Die mit Ronny und Jess. Tschüss. Tschüss.